nicht eine Feuersbrunst, die die Soldaten verschlingt, verschlungen in dem Schlund. Nichts hat einen Sinn, wenn die Gewehre sich auf dich richten, die Alliierten, Geschosse, Explosionen, die den Nebel licht. Wie hast du es geschafft, hier rauszukommen? Menschen werden zu Tieren und töten für ihr Begieren. Hagel von Explosionen, Kugeln, du sitzt gebückt und Angst schweißt die Stillen hinab. Wegen Rach, Sucht und größerem Ehrgeiz werden Menschen Futter des Krieges Schweiß. Wieso nimmt keiner den Kampf gegen das Monstrum auf? Denn Krieg ist Krieg und das Monstrum eine Spitze oben drauf. Blut und zuckende Leiber, die den Boden bedecken. Die Feinde lachen laut, lasst sie doch verrecken. So brutal der Krieg nun auch scheinen mag, er ist ehrlich und gerecht und straft ihn auf die gleiche Art. Mit dem Blick in Sonnengewand schreiten wir durch totes Land. Verbrannte Erde und Ruinen, die Scherben vor uns liegen. Trostlose Augen, bittere Tränen, die den Tod bestaunen. Fern vom Leben ist blühen und gedeihen die Früchte des Sensenmanns, die wie alles sein Ende fand. Der Hammerschlag, der deinen Kopf zum Platzen bringt, diese Kugel, die dein Herz zum Stillstand zwingt. Alles hat einen Plan, wieso weiß ich ihn nicht? Verdammt, wieso zwingt kein vors Gericht? Bleiben wir für immer, wie wir sind, ungläubig, naiv, wie ein Kind. Oder rennst du gegen den Takt, vertagt, unbedacht, nicht sinnvolles Unterfangen? Die Freiheit ist vergangen, wir haben keinen Plan, wieso denn auch? Wenn noch ihr den anderen zum Überleben braucht, wieso töten wir uns dann noch, ohne zu blinzeln? Und staubtrockene Augen und die Tränen, sie schwinden. Was hat uns so weit runtergezogen? Mit dem Mut auf dem Asphalt, knallharter Boden, das Ende eines jeden naht. Nun, wie weit ist es noch? Die Wahrheit ist so schwarz wie die eines tiefen Lochs. Mit dem Blick in Sonnengewand schreiten wir durch totes Land. Verbrannte Erde und Ruinen, die Scherben vor uns liegen. Trostlose Augen, bittere Tränen, die den Tod bestaunen. Fern vom Leben ist blühen und gedeihen die Früchte des Sensenmanns, die wie alles sein Ende fand. Das hier ist Zweikampf, Brudermord. Ehre zählt ja nicht mehr als ein Schlitz von Ort zu Ort. Headshot, Flammenmeer, baller sie ab. Kannst du nicht mehr? Du musst laufen, Granatenexplosionen, sie überholen, schick sie zu den Toten, du hast die Waffe in der Hand, zwischen die Augen. Mit dem Blick in Sonnengewand schreiten wir durch totes Land. Verbrannte Erde und Ruinen, die Scherben vor uns liegen. Trostlose Augen, bittere Tränen, die den Tod bestaunen. Fern vom Leben ist blühen und gedeihen die Früchte des Sensenmanns, die wie alles sein Ende fand.